Frau von Goldenblau. Ich lieb die dralle Zeitungsfrau. Ich liebe sie ab 2 Promille, weil ich dann so gern lieben will, will, will, will, will, will. Packe geh oder trink ich den Rest Deo-Spray. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wo ist meine Frau geblieben? Hab ich sowas nicht verdient, von all das Luft beim Wimpern green. Kleine überfickte Frau, kleine blöde Hurenfrau. Gegrillte Kuh mit Schaum vom Mund, es zuckt so hübsch und blitzt so bunt. Hab ich mir eine neue Sucht, Sterbenskrank und Wutbetrug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wo ist meine Frau geblieben? Hab ich sowas nicht verdient, von all was dumm am Hintern blieb. Kleine dumme Fick-Fick-Frau, kleine blöde Hurensau. Doch, doch, doch, doch, doch, doch, doch, doch, doch. Vier, fünf, sechs, sieben, wo ist meine Frau geblieben? Hab ich sowas nicht verdient, von all das dumm beim Pimpern green. Ich liebte Gabi und Annette, Susi, Petra und Babette. Meine Liebe war stets groß, doch am Ende fand ich alle doof. Scheiße, denn ich bin dumm, suchte Trost im Podium. Rein ist meine Liebe. Sehr leicht und niemals laut. 1, 2, 3, 4.